Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 765 Android Ole. Tja, in Barcelona ging's rund, der Mobile World Congress war angesagt. Und darum dreht sich heute eigentlich fast alles. Irgendwie sind alle Themen mit dem Mobile World Congress irgendwie verknüpft, aber am Anfang mal ganz spezifisch ein paar Sachen, die eben gezeigt wurden, vorgestellt wurden, die auch sehr, sehr interessant waren, meiner Meinung nach. Es wurde ja viel gezeigt, aber naja, ihr wisst ja, ne, nicht alles, was so auf den Markt kommt, ist auch interessant in meinen Augen, ne? Und klar, ich hole mir dann die Rosinen raus. Unter anderem war das Realme, ne? Die haben ein Smartphone gezeigt mit Wechselobjektiven. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal rauskommen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hersteller so diese Vision hat, ein Smartphone mit Wechselobjektiv zu machen. Aber ich finde es schade, dass es eigentlich nie groß was wurde damit. Hier könnte es jetzt vielleicht, also hoffen wir es, dass es da sich durchringt und das auch tatsächlich macht. Serienreif soll das Teil angeblich tatsächlich schon sein, ja. Zumindest zum Teil, also das Telefon auf dem das ganze System aufbauend, ja, sozusagen, aber noch eben ohne diesen Anschluss für diese Objektive. Das basiert auf dem Realme 14 Pro Plus, was dort gezeigt wurde, und konnte man dann eben hier beim Mobile World Congress verschiedene Objektive dran machen, zwar so richtige Objektive, so wie man sie von Spiegelreflexkameras, ne, oder halt größere DSLR-Kameras gewohnt ist. Und das sieht zwar etwas seltsam aus, ja, aber ab einer gewissen Größe sieht auch die Kamera seltsam damit aus. Ja. Nur es ist halt wirklich dann ein großer Unterschied. Die Idee ist gut, ein 1 Zoll Sensor, daran Wechselobjektive, und da könnt ihr dann eigentlich ja prinzipiell erwarten, dass die Qualität wirklich extrem gut ist. Also im Prinzip wie bei einer richtigen DSLR-Kamera. Aus dem ganz einfachen Grund, das ist immer das Problem gewesen, das Objektiv. Ja, die Sensoren sind mittlerweile sehr, sehr gut, aber das Objektiv, das macht es eben aus. Ja, Sony hat sogar schon Smartphones rausgebracht mit denselben Sensoren wie die Kameras, nur die Kameras, die Profikameras waren dann trotzdem um Längen besser, obwohl es dasselbe Sensor war, weil eben die Objektive so viel besser sind. Mehr Licht, dann muss eben weniger nachbearbeitet werden, variable Vergrößerungsstufen, auch Makrolinsen möglich, ja, Telezoom, logisch. Also es gibt so viele Möglichkeiten bei Wechselobjektiven, eben weil das Objektiv gewechselt werden kann. Aber alleine schon die Größe von dem Objektiv ist sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das kommt raus. Ja, so richtig zum Kaufen, das wäre eine schöne Sache. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, denn das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Geschichte. Viele nehmen das Smartphone eben für Fotos. Klar, das wird nicht für jeden sein, denn ja, wer mal schnell nur ein Foto knipsen will, das ist was anderes. Aber ja, letzte Geocaching-Tour beispielsweise, da hätte ich gerne so eine Kamera dabei gehabt, auch wenn das Sony Xperia One Mark 6 wahnsinnig gut ist, also was ich da wieder für Aufnahmen gemacht habe, super toll, aber die könnten eben noch etwas schärfer sein, noch etwas brillanter sein mit so einem Objektiv drin. Dann, ja, etwas, was auch auf dem Mobile World Congress gezeigt wurde, wo ich mich allerdings frage, Mensch, im Android-Bereich Da ist man ein bisschen hinten dran. Ne? Da wurde jetzt gezeigt, ein Test der Telekom, dass ein handelsübliches Pixel 9 auf einmal über Satellit SMS verschicken bzw. auch empfangen kann. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ne? Also das sollte eigentlich schon Standard sein im Android-Bereich, ist es aber nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Das sieht man wieder, wie problematisch manche Vorgänge sind, wo man denkt, ja, logisch, das geht, also warum wird das nicht gemacht? Tja, die Hintergründe, ehrlich gesagt, die weiß niemand wirklich genau, aber es sind neben Kostenfragen sicherlich auch mal wieder Lizenz, Geschichten, Patente und Lizenzen. Warum dann sowas als besonderer Test im hier gemacht wurde, in Griechenland ist jetzt gemacht. Wisst ihr, das ist eine Funktion, die könnte locker gemacht werden. Von überall her. Einfach so. Müsste gehen. Geht aber nicht. Und ich bin deswegen halt entsetzt, weil es Anbieter gibt mit Billighandys in China, die können das. Oder auch eben die iPhones. Ja. Da liegt langsam so eine Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich gehen würde und was wirklich gemacht wird. Ich kann es ehrlich gesagt mir nicht erklären. Die denken vielleicht, es gibt keine Nachfrage oder so. Aber ja, wenn man mal im Wald unterwegs ist, ne, andauernd passiert es, dass man irgendwo keinen Empfang hat und versucht da mal dann entsprechend was loszuschicken, und es ist ja nicht immer nur Krimskrams, aber das ist wieder eine andere Sache, ja. Nur, ich sag nur so, also jeder Geocacher könnte froh sein, wenn es funktioniert. Ja. Wenn ich in eine Höhle gehe, die aussieht, als ob sie jede Minute einstürzen könnte, ja, oder mal wieder, um an Cache zu gelangen, in ein Abwasserrohr krabbelt, das gerade so groß ist wie ich, ja. Dann würde ich schon gerne noch eine Nachricht abschicken, damit man notfalls, wenn ich mich in 10, 15 Minuten nicht melde, dass man da dann eben die Horde losschickt, mich zu befreien, ja. Und das geht eben nicht, wenn es kein Empfang, wenn kein Empfang geht. Also auch in Europa, auch mitten in Deutschland, gibt es leider noch immer Gebiete, die sind so abenteuerlich, dass es keinen Handyempfang gibt, und auch, ja. Wäre es gut, wenn man eben wüsste, wo die Person sich gerade aufhält. Ja. Naja, und ansonsten, ja klar, Notruf, okay, also Rettungs-SMS, das haben wir ja schon, gut, aber davon rede ich nicht. Es geht einfach darum, dass, warum sollte ich auch nicht eine SMS verschicken können über das Satellit? Sagt er, ja, so wichtig wird es schon nicht sein. Sagt mal so, für mich sind meine SMS und die ich bekomme, wichtiger als alles andere, als alle anderen SMS, mit denen ich nichts zu tun habe. So einfach ist es. Gut, nächste Sache. HMD, also, ne, falls euch das nicht sagt, das sind die, wo auch mal die Nokia-Handys produziert haben. Ne, jetzt ja nicht mehr. Seitdem machen sie eigentlich nur noch so Feature-Phones, oder ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Nee, also so sagen wir mal Smartphones für Nischen. Ja, Feature-Phones ist ja schon wieder so, also ohne Smartphone-Funktion, aber das ist natürlich nicht. Nein, aber so Nischen, also Low-End, Extreme Low-End und so weiter. Aber möglicherweise haben sie hier mit dem HMD Fusion X1 vielleicht eine gute Idee. Erstmal ist das ein Phone, das ist noch einigermaßen ansprechend für die Teenies. Ja, kann alles, 106 Megapixel, 108 Megapixel Kamera drin. Ja, stabil gebaut. Und 5000 mAh Akku. Ja, okay. Ne? Was ist aber die Besonderheit daran? Da wird ein Android-System draufkommen, das sehr stark angepasst ist hinsichtlich Parental Controls, also das heißt Jugendschutzeinstellungen, ja, Und die sind auch richtig im System integriert. Übrigens, wie viele, hat auch hier natürlich die Entwicklung der AI ein bisschen mehr ermöglicht als bisher, als es bisher möglich war. Also hier werden Apps quasi auch die Messaging-Funktionen, die da drin sind, quasi überwacht, ja, und eben auf Jugendverträglichkeit geprüft. Ist ganz interessant. Also die Eltern würden sich das sicherlich freuen. Die Teenies, naja, also das ist fraglich, ja, ob die da sehr begeistert sind darüber, ne? Bietet zwar ein paar, wie gesagt, Anreize, sieht cool aus und hat eben auch gute Kamera drin, stabil gebaut, okay, aber naja, mal sehen, wie das eben aufgenommen wird dann, ja. Auch hinsichtlich Social Media Aktivitäten und so weiter, da kann vieles gemacht werden. Live Locations Updates für die Eltern beispielsweise sind ebenfalls möglich, aber alles eben auf Datenschutz Ebene etwas, naja, sagen wir mal, gesicherter als vielleicht ein normales herkömmliches Smartphone. Und trotzdem gibt es eben diese Möglichkeiten, dass eben hier die Eltern tatsächlich mehr Möglichkeiten haben zu sehen, wo ist die Person und was geht da jetzt gerade vor sich. Das ist also doch interessant, finde ich. Es ist nicht so, dass da jetzt komplett alles überwacht wird, aber die Eltern können das einstellen. Der Jugendschutzgrad, der eben eingehalten werden soll. Und da macht quasi das Smartphone alles selbst, auch in den Apps quasi. Und das ist das Interessante daran. Das andere sind nur so Bonis, ja, wie eben zum Beispiel Live-Location-Updates. Ohne dass man eben über Google gehen muss, geht es eben so. Hat HMD vielleicht eine Nische entdeckt, die in Zukunft öfters genutzt werden wird. Aber es gab noch viel andere, spannendere Sachen, für uns spannendere Sachen, sag ich mal. Neue Sachen, manche davon werden wir vielleicht gar nicht sehen, andere davon vielleicht ja. Nubia Focus 2 Ultra, natürlich wieder ein Ultra-Gerät, ja. Ist vielversprechend erstmal. Viel weiß man halt jetzt nicht drüber. Snapdragon 8 Elite Prozessor, 6,8 Zoll AMOLED-Screen. Auch hier eben eine sogenannte AI-driven Fotografiefunktion, ja, mit einem variablen Aperture-System. Das ist doch schon mal was. Und auch eine Periskop-Telefotolinse, also kann man sich hier auch wieder drauf gefasst machen, dass das ein gutes, hoffentlich gutes Kamera-Phone werden kann. Dann kam das eben, wie gesagt, auch sehr gut an mit diesem Realme Ultra-Gerät hier mit diesen auswechselbaren Objektiven. Honor Magic 7 Pro hat ebenfalls für Aufsehen gesorgt, ja. Hier ist ein Quad-Curved 6,8 Zoll 1280 mal 2800 OLED-Screen verbaut, ebenfalls mit dem Snapdragon 8 Elite-Prozessor, MagicOS 9.0. Und auch hier natürlich die AI-Funktionen eben für die Optimierung von dem Akku. Das ist hier der Schwerpunkt. Und natürlich auch für Fotografie und Geschwindigkeit. Ja, da komme ich auch noch dazu. Honor ist wirklich voll eingestiegen auf die AI-Schiene. Also, das ist Wahnsinn, aber ich komme gleich dazu. Dann wurde auch noch das Honor Pad V9 gezeigt. Ein 11,5 Zoll Screen, 144 Hertz OLED. MediaTek Dimensity 8350 Chips. IMAX Enhanced Stereo Speakers und natürlich auch für ein modernes Tablet eigentlich sich auch so gehört, Multitasking-Funktion und auch ein Stylus, ist da mit zu benutzen. Und ja, das wird auch sicherlich für interessante Sachen sorgen. Hier gibt es wenig technische Daten und auch noch keine Preise, aber man sieht, wohin es geht. Ja. Was ich auch sehr schön fand, dass mehrere Anbieter sich mittlerweile auch die Solarzellen mal ausgesucht haben. Ich denke nämlich auch, dass das teilweise so ein bisschen verlorenes Terrain ist, wobei ich auch gleich noch zu dem Problem zu sprechen komme. Also Infinix hat jedenfalls ein Solar fähiges oder ein Solar-Smartphone rausgebracht, das eben hier durch Sonne Energie zurückgewinnen kann. Das finde ich ziemlich gut. Gerade wenn man längere Zeit unterwegs ist, beispielsweise Wandern, Outdoor oder ähnliches, kann das natürlich sehr nützlich sein. Das Problem ist natürlich ganz klar, ich weiß nicht genau, ich hätte ein Problem, das Smartphone einfach so in der Sonne liegen zu lassen. Wenn das natürlich dafür gedacht ist und da wurde entsprechend vorgesorgt, ja, dann ist es was anderes. Aber ich stelle mir das eben doch sehr, sehr schwierig vor, dass das Smartphone eben nicht zu heiß wird. Also wenn ich das wirklich an einem warmen Sommertag in die Sonne lege, ja, also Display nach unten, und dann wird es wirklich brühend heiß. Ja. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht genau, ob das wirklich so funktioniert dann, ja. Das Handy darf ja auch nicht überhitzen. Das ist, denke ich, ein Problem. Wenn die das in den Griff bekommen haben, super, dann ist das toll. Und dann kann man hier eben auch das Smartphone quasi ohne Umwege direkt über die Sonne aufladen. Ganz coole Sachen. Ja, ich weiß, die Effektivität wird nicht ganz so groß sein, denn logischerweise gibt es ja hier nur begrenzte Fläche an Solarzellen. Also da das Handy alleine durch die Sonne aufladen, glaube ich, das wird niemand zu probieren, außer vielleicht im Notfall. Aber um die Zeit einfach, die Standby-Zeit einfach nochmal richtig zu verlängern, das kann man durchaus damit angehen. Und ja, wäre vielleicht eine Idee. Das Tecno Spark Slim kam auch ganz gut an. Das ist ja dieses ganz, ganz dünne Smartphone, wo nur so dünn ist, wie es eben der USB-C-Anschluss zulässt. Das wurde auch gezeigt. Spannend. Ja, was haben wir noch Interessantes? Da mit Solarzellen. Auch Lenovo hat da was gezeigt. Und zwar ein Yoga-Solar-Charging-Konzept nennt sich das. Ja, auch hier wird zum Beispiel Tablets bzw. Laptops mit einer Rückseite versehen, die eben Solarzellen nutzt. Und damit kann eben zum Beispiel eben der Laptop eben aufgeladen werden, während das Teil in der Sonne ist. Selbe Problem hier natürlich, klar, der Laptop in der Sonne. Wobei hier muss ich sagen, gibt es noch einen kleinen Vorteil. Laptop klappt man auf. Ja, und dann ist zumindest, naja, das Display sowieso in der Helligkeit, während man ja natürlich ein Smartphone oft in der Tasche hat, ja. Und hier dann auch quasi mit dem Glas nach unten hinlegen muss, während hier das beim Laptop ein normaler Arbeitsschritt ist. Allerdings natürlich auch das Display dann in einem Winkel, das nicht ganz optimal ist, um eben die Sonne aufzufangen. Also auch hier gibt es natürlich Schwierigkeiten. Ich hoffe, das ist effizient genug, dass es dann im Endeffekt auch wirklich was bringt. Ja. Ja, dann haben verschiedene Hersteller auch die so Smart Glasses gezeigt mit Augmented Reality. Also nicht diese Virtual Reality Brillen, sondern relativ normal aussehende Brillen und Sonnenbrillen, die eben verschiedene Funktionen drin haben. Wie beispielsweise eine Videoaufnahme, da komme ich auch gleich noch dazu, und ähnliches, ja. Auch das Nothing Phone 3A Pro wurde auf dem MWC dann begutachtet und für sehr interessant empfunden. Obwohl hier nur ein Snapdragon 7S Gen 3 Chip drin ist, also wer auf ein wirklich leistungsstarkes Handy von Nothing wartet, der muss noch ein bisschen länger warten. Die A-Ausgaben, also Nothing Phone 3A, das sind ja immer die abgespeckten Versionen, ne? A wie abgespeckt, und deswegen war das da eben zu erwarten, logischerweise, was ich auch schon mal gesagt habe. Dann gucke ich jetzt gerade noch mal weiter. Was gab es denn noch so? Bei Android Central hat das Oppo Find N5 den Titel als bestes Foldable Phone bekommen. Okay. Keine Ahnung. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall zu, sagen wir mal, angesichts der großen Konkurrenz, ja, Samsung und Huawei, ist es schon ein Achtungserfolg, dass die da so ausgezeichnet sind, ausgezeichnet werden von Android Central deswegen. Das heißt, die waren da wohl richtig begeistert davon, und immerhin. Ja. Das Techno Phantom Ultimate 2 als Konzeptphone hat auch für Aufsehen gesorgt. Das ist auch ein Gerät, das man also quasi doppelt falten kann. Ja, so wie das ganz teure Huawei. Und wenn man natürlich hört Techno Phantom Ultimate 2, dann heißt es eher, dass es ein günstigeres Gerät ist. Und vielleicht sogar endlich mal erschwinglich wäre es für so ein Tri-Fold-Handy. Ja. 10 Zoll Display, wenn man es komplett ausfaltet. Das heißt, man hat dann ein richtiges Tablet, was ich ja gut finde dann. Ja, alles andere ist sinnlos. Und wenn man es eben zusammenfaltet, dann ist es trotzdem nicht ganz so dick und kann trotzdem eben genutzt werden. Wobei nicht ganz so dick, also im Vergleich natürlich zu dem Huawei, da ist das schon, naja, da passt das Huawei von der Dicke dann doppelt rein oder so. Aber es geht noch, und ich finde, das ist dann auch vernünftig in der Anwendung. Das Display-Problem wird allerdings hier bestehen bleiben. Das wird auch, oder gerade eben jetzt dieses Techno Phantom jetzt nicht lösen können. Ne? Ja, dann einen faltbaren Projektor. Wenn man schon faltbare Smartphones hat, dann gibt es ja auch noch einen faltbaren Projektor. Ja. Okay. Warum nicht? 1 Zoll dick, wenn man zusammenfaltet, ist doch interessant. Leichter als ein iPhone. Immerhin 720p Bild wird an die Wand geworfen, beziehungsweise eben dann auf eine Leinwand oder ähnliches. Ist okay, haut einem nicht vom Sockel, aber ist in Ordnung, finde ich, für so ein Gerät dieser Größe. Ja, die Xiaomi Watch S4 dann auch noch ein bisschen Vorschusslorbeeren bekommen. Und das zu Recht, ich habe ja schon einiges darüber gesagt, und da werde ich nochmal genauer eingehen darauf, wenn die dann jetzt mal richtig auf dem Markt ist und sich die Preise dann eben stabilisieren. Dann, was ich vorhin schon angedeutet habe, Honor und AI ist ein ganz großes Ding jetzt geworden, ja, die steigen da riesig ein, und das nimmt wirklich massive Ausmaße an. Die setzen alles auf die AI-Karte jetzt. Das kann gefährlich sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, 10 Milliarden Dollar in die AI-Innovation steckt für das nächste Jahrzehnt. Der weiß, es gibt kein Zurück mehr. Ja. Der sogenannte Alpha-Plan, ja, basiert darauf, dass die AI-Funktionen auf dem Phone selbst größtenteils ausgeführt werden, und das soll den Datenschutz eben verbessern. Es soll auch auf einem offenen Ökosystem basiert sein, ja, und man will mit verschiedenen globalen Partnern zusammenarbeiten, um eben neue Anwendungsmöglichkeiten von AI zu nutzen. Das ist schon ziemlich wagemutig, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, wer so viel Geld reinsetzt, der glaubt auch daran, dass es machbar ist. Ja, und Honor könnte da wirklich schon Nutzen daraus ziehen, wenn das so klappt, wie die das sich vorstellen. Und wenn sie das einigermaßen richtig bewerben, dann denke ich, wird es schon auch Einfluss haben. Wenn mir zum Beispiel hier ein Smartphone versprochen wird, das eben quasi die AI-Funktion lokal auf dem Gerät in vernünftiger Geschwindigkeit ausführen kann, ohne dass dadurch die Daten durch die ganzen Server der Welt geschickt werden müssen, finde ich das schon ziemlich gut. Ja, natürlich wird es auch eine Verbindung geben, ganz klar, muss ja auch sein, zu verschiedenen Cloud-Servern, aber eben was gemacht werden kann, soll auf dem Gerät gemacht werden und nur quasi Daten übermittelt werden, wenn das notwendig ist. Wenn ich zum Beispiel frage, wie ist das Wetter in Tokio, ja, dann nützt es nichts, wenn die Verarbeitung auf dem Gerät stattfindet. Die Frage kann nicht beantwortet werden. Also werden dann Daten eben abgezogen oder übermittelt, ne? Tokio, ja, aktuelles Wetter, dann wird es zurückgemeldet und dann kann es eben der Assistant oder ähnliches eben sagen. Ne? Das ist ja klar. Also sowas muss einem bewusst sein, aber wenn die Sprachverarbeitung, die AI-Verarbeitung an sich, was eben lokal gemacht werden kann, tatsächlich auf dem Gerät gemacht wird, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Also Honor schlägt da voll rein in diese Bresche und ich hoffe, dass sie ehrlich gesagt auch erfolgreich sind damit. Dann haben wir nämlich vielleicht auch eine Offline-AI-Konkurrenz. Und das finde ich mal richtig gut. Joe, ZTE, ja, die wollen es auch wissen mit ihren Geräten. Also, ich habe ja letzte Woche, vorletzte Woche und was weiß ich, das ganze letzte Jahr andauernd gesagt, so von wegen, ja, probiert doch mal neue Designs aus. Jetzt ist das ZTE jetzt nicht unbedingt ein neues Design, also weltbewegendes Design-Feature, weil das ist immer noch ein Rechteck, ein abgerundetes und fertig. Ja, also haut mich jetzt nicht so von den Socken von der Form her, aber immerhin ist das Design hinten wenigstens etwas besser als bei den normalen Standard 0815 Phones, die jetzt momentan auf dem Markt sind. Da ist zum Beispiel das Neo 3 und das Neo 3 GT. Und beide haben eben, naja, wie soll ich denn sagen, optisch zumindest auf der Rückseite sehr interessant wirkendes Design. Statt eben so runde Kameras oder eckige Kameras, Bumps, ne, haben die zwei hexagonale Kamerabumps drin. Ja. Und naja, da ist sowas, könnte man das interpretieren? Es sieht sehr futuristisch aus, ja. Mich erinnert es an ein von so einer Kompaktkassette, so ein Bandlaufwerk innen drin, ja, so, das tut mich daran interessieren, oder eben erinnern. Und gibt es auch in schönen Farben, knallig gelb beispielsweise, oder schwarz mit blauem Kontrast, also auch das schön. Und es ist schwierig zu erzählen, weil es eben mal ein bisschen anders aussieht wie die anderen Geräte. Finde ich sehr, sehr schön. Und dennoch ist es eben von der Form her, wenn man es dann rumdreht, das ein und dasselbe. Okay. Aber ich glaube, man muss sich da schon zufrieden geben damit. Ja. Das Neo 3, das kommt mit einem 6,8 Zoll Screen, 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Normal LCD, das Neo 3 GT, das hat dann auch ein 6,8 Zoll, aber OLED-Panel. Die Geräte haben das kleinere Modell, ein Unisoc T8300 Chip und das größere ein Unisoc T9100 Chip. Das sieht man schon dran. Das sind keine High-End, super extrem schnelle Handys oder Gaming-Handys oder sonst was, aber die sind ausreichend schnell genug. Ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile bin ich so weit, dass ich schon sage, Hauptsache irgendetwas woanders aussieht wie die Masse, weil ich hab's wirklich satt mittlerweile. Ich hab's wirklich satt, ich hab's ja schon mal gesagt. Also hier hat Nubia auf jeden Fall designmäßig schon mal ganz interessant was angeboten. Vorhin habe ich ja schon das Nubia Focus 2 Ultra erwähnt. Ja, das wird auch sehr interessant. Designtechnisch ist das, ja, okay, also auch wie viele andere, ne, aber da wird eben der Fokus auf die Kamera gelegt, ne, nicht aufs Design. Das Red Magic Pad 3D Explorer Edition, ja, das muss man erstmal in einem Satz sagen, ne, 12,1 Zoll Screen und das kann 3D-Bilder ohne weitere Hardware anzeigen. Das hatten wir schon mal. Das ist eigentlich eine relativ alte Technik. Aber ich finde es gut, dass das mal wieder in ein Tablet mit eingebaut wird. Damit wirken die Bilder wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht genau, welche Geräte hier dann diese 3D-Bilder aufnehmen können. Wahrscheinlich wird das auch ein Problem werden. Deswegen haben die ein AI-Feature integriert, um 2D-Bilder in 3D-Bilder umzuwandeln. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da können wir mal gucken, wie das dann aussehen wird und in der Praxis dann auch funktioniert. Snapdragon 8 Gen 2 Chip. Das ist nicht gerade sehr, naja, vertrauenserweckend, ne, von der Rechenleistung her, aber mal gucken, vielleicht wird das ja hier trotzdem was werden. Und dann das Nubia Flip 2. Das ist ein Klappphone, ja, also so nicht jetzt so ein Folding Phone, sondern ja, wo man einfach so zusammenklappt. Clamshell nannte sich das früher. Und wenn man es aufklappt, ist also kannst locker in eine Hemdtasche stecken, das ist ziemlich klein dann, wenn es zusammengeklappt ist, hat außen auch einen schönen Screen drauf, wo dann verschiedene Sachen angezeigt werden können, auch Hintergrundbilder und alles Mögliche. Also ne, man muss nicht immer aufmachen, wenn man nur die Uhrzeit wissen will oder so. Und wenn man es dann aufgeklappt hat, dann sieht man einen 6,9 Zoll OLED-Screen, also recht groß und MediaTek Dimensity 7300X-Chipsatz, 8 GB RAM und 128 GB Storage. Das sieht man auch, das ist kein High-End-Gerät. Aber das bedeutet auch, vielleicht wird das das billigste Flip-Phone, das es gibt auf dem Markt. Da bin ich mal gespannt. Ja. Das könnte seine Abnehmer finden, selbst mit den 8 GB RAM nur. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch größere Versionen. Aber das könnte wirklich dann was werden, wenn es eben preislich wirklich ein Kampfpreis wird. Ja, so sieht es aus. Jetzt habe ich so viel über Mobile World Congress gesprochen, wir sind noch gar nicht alles bei allem durch, ja, aber mal ganz schnell. Ich habe bei Android Central ein Video gesehen. Da ist ein Autor mit einer Ray-Ban Meta Smart Glass Brille unterwegs gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat gesagt, diese Smart Glasses geben mir endlich wieder einen Grund, Videos aufzunehmen. Denn es ist einfach faszinierend, wenn man Videos aufnehmen kann, ohne dass man irgendwas in der Hand halten muss. Also es ist das Natürlichste von der Welt. Man kann es bei allem Möglichen machen, ja. Und das ist auch wirklich etwas, was ich auch beim Geocaching zum Beispiel gerne machen würde, aber nie wirklich gemacht habe, weil ich kann nicht durch den Wald rennen, ja, immer das Handy im Anschlag. Vor allem nicht, wenn ich dann tatsächlich anfange rumzusuchen. Da brauche ich beide Hände. Das heißt, ich müsste da immer einen Kameramann dabei haben. Ne? Ich bin aber nicht bei der Grand Tour, also ist das natürlich schlecht. Und deswegen sowas in der Brille integriert, ich kann es nur sagen, ist fantastisch und dort kann man Aufnahmen machen, die man sonst einfach nie gemacht hätte. Ja, wer im Fels hängt, der wird keine Zeit haben, ins Smartphone rumzufummeln Hoffentlich jedenfalls. Sonst ist es vielleicht das Letzte, was er getan hat. Aber die Brille, die kann auf sein und der quasi, als ob man live dabei ist, ja, kann man das dann eben erkennen. Wunderbar. Ich finde es richtig schön. Ich würde mir so Glases auch mal angucken, wenn es nicht nur von Meta sind. Und sowas finde ich immer sehr, sehr nützlich. Ja, Google hat übrigens auch bestätigt, dass Android 16 im Zeitplan liegt für den Release im Juni. Ja, also offenbar macht Google die Drohung wahr, ja, und bringt diese Updates tatsächlich raus. Und viele fragen sich jetzt, was ist das? Warum macht das Google eigentlich? Ja. Und da wurde auch mal dahinter oder hinten nachgefragt, ja, warum wird es getan? Und sehr interessant, was Google darauf geantwortet hat. Etwas, was ich gar nicht so vermutet hätte jetzt erstmal. Ob das jetzt alles so wirklich so stimmt oder so korrekt ist, ich weiß es nicht. Bei einigen Sachen habe ich meine Zweifel. Aber auf jeden Fall sagen die, es wird den OEM-Partnern, also den Geräteherstellern, ja, wird es in die Karten spielen. Also die wollen, dass die Releases öfter kommen. Und ganz im Gegensatz zu dem, was ich ursprünglich eigentlich gedacht habe, ne, ich habe gedacht, okay, ja, also die Firmen sind doch froh, wenn es nicht so viel Android-Versionen kommen, dann können die schneller oder mehr Geräte mit der aktuellen Android-Version bringen. Aber da habe ich mich wohl etwas getäuscht. Zumindest bei den seriösen Firmen ist es so, dass die sogar teilweise ihre Smartphone-Veröffentlichungen zurückhalten, ja, bis dann dieses Launch-Window da ist, wo das neue System quasi schon verfügbar ist. Und das Gerät damit dann rauszubringen. Andere, die wollen oder können das Zeitfenster nicht einhalten, bringen das vorher raus und haben dann quasi eine alte Android-Version drauf. Ja. Und dann ein halbes Jahr später kommt dann die neue Android-Version. Und dann, ja, wird das Smartphone aber insgesamt dann eben gesehen als, ne, wird ausgeliefert mit Android so und so. Ne? Also das ist dann eben auch schlecht. Und die Argumentation von Google war jetzt, die können damit eben mehr Geräte veröffentlichen mit dem neuesten System drauf. Mal gucken, ob das so hinhaut. Ja. Wäre schön, ist auch logisch die Erklärung, aber die müssen das natürlich machen. Das sagte auch noch im weiteren Verlauf hier des Interviews auf Android Central, dass es eben schlicht und ergreifend von den OEMs, also von den Hardware-Herstellern, von den Smartphone-Herstellern abhängt, welche Updates wann und wie kommen. Ja, also da ist auch nichts dran zu deuteln, klar. Aber offenbar gibt es tatsächlich Nachfragen von den Herstellern. Mensch, mach doch mehr Android-Versionen in kürzeren Abständen, dann können wir auch aktuellere Systeme drauf machen. Wow, das hat mich umgehauen. Ja? Diese Herangehensweise habe ich noch nie realisiert, dass das auch so umgehen kann. Ne? Okay. Ja, und ansonsten, ich denke, das ist der Hauptgrund. Ja, das andere, was dir, könnt ihr es bei Android Central nachlesen. Der Artikel heißt Here's why Google is finally making big changes to Android updates in 2025. Und das ist eben, ja, die anderen Sachen, die finde ich ein bisschen, naja, also sehr weit hergeholt, an den Haaren herbeigezogen sozusagen. Ne? Aber okay. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben schon wieder viel Zeit gelassen momentan und noch so viele Sachen sind da vor uns, unglaublich. Moment, Moment, Moment, jetzt bin ich hier schon. Ai, ja, jetzt bin ich schon, jetzt schon durcheinander hier. Oh, wir haben wirklich viele Sachen noch. Also, ein paar Sachen mal ganz schnell. Zum Beispiel, dass der MediaTek, der Mainstream 9400 Plus Chip, ja, jetzt, also am 11. April, vorgestellt wird bei dem Launch Event, ja, normalerweise wurde gedacht, dass der schon, oder ein Leaker hat gesagt, dass der im März live geht, aber so ist es nicht. Wir müssen bis 11. April warten. Übrigens, nicht verwechseln, der 9400 Plus ist nicht der 9400, der ist schon auf dem Markt. Ja, der hier wird nochmal eine ganze Ecke schneller sein, ein optimierter Prozessor und von daher auch sehr gespannt drauf. Xiaomi hat ihre K-Serie, ja, also zum Beispiel das K80, ja, K80 Pro, mittlerweile verkauft wie warme Semmeln. Ja, ein Riesenerfolg für Xiaomi. Diese Modelle gehen gerade weg, wie verrückt. Ja, warum auch nicht? Ne? Die haben Snapdragon 8 Gen 3, beziehungsweise das Pro Snapdragon 8 Elite drin. Ja? Und die haben jetzt in 24 Stunden nach Veröffentlichung haben die 660.000 Stück verkauft, ja, und wollen in 10 Tagen 10 Millionen verkauft haben. Irre, das ist Wahnsinn. Ja. Ich warte auf das gespannt auf das K80 beziehungsweise K80 Ultra. Ja, denn eins davon wird eben dann ausgeliefert werden mit dem ganz neuen MediaTek Dimensity 9400 Plus Chip. Ja, und das wird spannend werden. Das Pro-Modell wird es sein. Und ja, ihr wisst ja, MediaTek-Fan bin ich eh. Und dann noch so ein Gerät, ja, mal gespannt. Außerdem will auch nebenbei noch gesagt hier, Redmi auch noch ein Gaming-Phone rausbringen in dieser Serie. Also auch hier noch weitere Verkaufserfolge zu erwarten. Schon spannend. Also es sieht wohl so aus, als ob Xiaomi hier mit diesem Redmi, mit dieser Redmi K-Serie sich noch ein zweites Standbein neben dem Xiaomi 14, 15 und so weiter, ne? Also diese Hauptgeräte, sage ich mal, sich geschaffen hat, und das sieht ja auch ganz gut aus dann für diese Geräte, weil die auch eben nicht so teuer sind, bei weitem nicht so teuer wie zum Beispiel eben so ein Xiaomi 15 Ultra. So, die Google Pixel 10 Serie soll, wenn sie denn rauskommt, mit einem Pixel Sense Assistant, auch Pixi Smart Assistant genannt, herauskommen. Und zwar exklusiv. Das heißt, dieses Gerät, diese Sache wird nur auf den Pixel-Geräten, wahrscheinlich auch im Pixel 9 dann, zur Verfügung stehen und eben nicht auf anderen Android-Geräten. Da stellt sich bei mir natürlich die Frage, Google spaltet sich quasi immer mehr von ihrem eigenen Betriebssystem ab. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht ganz so gut. Wenn Android nicht mehr Android ist, sondern nur noch Pixel und der Rest ist Android, dann muss ich sagen, wird es langsam, aber sicher haarig werden. Denn, ich habe eigentlich keine Lust, mir ein Pixel zu kaufen, solange die nicht endlich mal vernünftige Hardware verbauen. Ja? Die Dinger sind absolut gut. Übrigens, das Pixel 9 Pro hat wieder ein Titel abgesahnt, Smartphone des Jahres war das, glaube ich, bei der MWC. Also da kann man absolut nichts sagen, das ist ein ganz tolles Gerät, nur wer Leistung haben will, ist da eben nicht am richtigen Platz. Ja? Und deswegen finde ich das schade, dass so ein Gerät mit so viel Exklusivfunktionen ausgestattet wird. Und naja, die wirklich gut ausgestatteten Geräte dann eben Funktionen vermissen lassen, die eben in diesen Pixelgeräten eingebaut sind. Aber okay, das ist natürlich das gute Recht von allen, das so zu machen. Auch Google darf das natürlich. Vielleicht werden dann eben die anderen Hersteller auch noch stärker auf eigene Geräte gehen und immer mehr Exklusivfunktionen in die Geräte bringen. Ich finde es nicht gut, weil ich hätte gerne sehr viele verschiedene Funktionen. Ich kann mir aber nicht vier Handys kaufen, nur weil das eine das hat, was das andere jetzt nicht hat, und das andere das hat, was die beiden nicht hat. Also so geht es nicht. Ne? Finde ich schon ziemlich schade eigentlich, aber da kann man wohl auch nichts dagegen machen. Für das OnePlus 13 ist jetzt auch ein neuer Patch rausgekommen. Und bringt eine ganze Reihe von Kamera-Updates um die Sachen zu verbessern. Ja, 1,3 Gigabyte groß ist das Update und damit schon ja recht heftig, würde ich sagen. Und das sind sehr, sehr viele Sachen, die da eben genutzt werden. Natürlich heißt es immer, ja, Stability and Performance Improvements, ja, das kennen wir ja schon. Ne? Aber auch, dass der Fokus für die Hauptkameras verbessert werden soll, das ist doch nicht schlecht. Und auch eine Überarbeitung von Tone and Color Funktionen für die Kamera. Auch das hört sich doch recht gut an. Also wer da Schwierigkeiten hatte mit Fokus oder mit der Farbgebung von den Bildern, der kann sich freuen, denn dann könnte es nach dem Update durchaus anders bzw. besser aussehen. Coole Sache. Ja, übrigens, Updates und OnePlus. Erfreulicherweise hat hier mein OnePlus Nord 2 5G tatsächlich jetzt auch nochmal das Februar-Update, Security-Update bekommen. Natürlich gibt es da schon lang keine OS-Updates mehr, aber immerhin die Sicherheits-Updates. Und das heißt, ab jetzt wieder ein halbes Jahr Sicherheit, ja, weil ihr kennt ja meine Prämisse. Nach dem Update das Gerät nur noch ein halbes Jahr benutzen, ansonsten ist das Teil absolut unsicher und dann kann man es höchstens noch offline als Multimedia-Player oder ähnliches benutzen. Ja. Ansonsten jetzt durch das Update wieder ein halbes Jahr vollwertiges Smartphone, das finde ich schon ganz gut, weil ich benutze es immer noch zum Spielen, da habe ich meine ganzen Games drauf und die lasse ich einfach, bis auf natürlich die drei Pokémon-Games, die habe ich auch auf meinem Hauptgerät, aber ansonsten spiele ich nur hier auf dem Gerät und lasse mein Hauptgerät von vielen Handy-Games befreit, was dann auch recht gut läuft so. Gut, dann mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Oh ja, genau, Android Auto. Da sollen neue Sachen eingeführt werden, die die Navigation nochmal ein Stück verbessern werden. Ich weiß zwar nicht, wie sie das machen wollen, aber okay, gut. Vielleicht gibt es noch Sachen für die Zwischenplanung. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ja, neue Anforderungen gibt es ja auch. Geht schon, zum Beispiel die Planung für das Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt geht auch schon wunderbar. Also kann man die Route eingeben, dann schlägt er einem vor, wo man laden soll beispielsweise in Verbindung mit Android Auto. Das ist richtig gut gelungen. Aber ehrlich gesagt, zunächst mal sollten die eher den Bug mal fixen, denn es geht immer noch nicht. Ich habe ja gesagt, seit Android Auto 13.4 oder 13.5 bin ich einer von denen, die, wenn sie das verbinden mit dem Android Auto Display, dann ja nichts machen, keine Programmliste aufrufen oder irgendwas mit YouTube Music rummachen, sonst rebootet das Handy. Mittlerweile haben das sehr viele Leute das Problem und ich habe jetzt die Version 13.7 drauf und es ist immer noch nicht gefixt. Also ich frage mich manchmal, was geht bei Google nur vor? Das ist doch eine wichtige Funktion und mein Android Auto funktioniert jetzt nicht mehr richtig. Ja? Das ist doch Bullcrap. Also da setzen die ehrlich die falschen Prioritäten, muss ich mal sagen. Die sollen erstmal das machen, dass es wieder mit den normalen Android Auto Displays auch funktioniert. Also ich bin wirklich frustriert. Also das heißt, momentan kann ich zwar zum Glück noch navigieren, aber ich darf ja keine App-Liste aufrufen und ich lasse auch die Finger am besten von der Steuerung von YouTube Music. Super, das muss ich dann am Handy machen. Ja? Genau das sollte man ja nicht machen dann. Ne? Deswegen kann ich eigentlich nur eine Playlist laufen lassen am Anfang. Wähle ich das aus und lasse es halt laufen. Weil ich will nicht während der Fahrt am Handy rumfummeln, um für mich Musik auszusuchen. Ja, noch habe ich kein selbstfahrendes Auto, also geht das nicht so. Und deswegen, ich finde das schon ziemlich nervig und deprimierend sowas. Das sollte einer Firma wie Google nicht passieren, bei so einem wichtigen System. Wer weiß, wer davon alles betroffen ist. Und das kann zu sehr großen Auswirkungen führen. Also ich kenne Leute, wenn die ins Auto gehen würden, das würde das passieren, die würden nie wieder Google benutzen. Ganz einfach, die würden dann die Software nutzen, die eventuell im Auto eingebaut ist. Und wenn das nicht ist, dann würden die also gibt es tatsächlich, die würden dann das nächste Auto eben nicht mehr kaufen, wenn es nur mit Google Android Auto funktionieren würde. Ganz einfach. Und ich frage mich auch mittlerweile, was das soll. Also ehrlich gesagt, hätte ich jetzt ein iPhone, ja, rumfliegen, dann würde ich das jetzt nehmen, da dran für die Navigation und für Apple CarPlay, weil das Display kann halt eben auch Apple CarPlay und nicht Android Auto, weil das muss einfach funktionieren im Auto, das geht so nicht. Ja, das ist ein Auto, da muss man fahren, da darf man rumfummeln, das darf keine Bugs ohne Ende haben, sondern das muss einfach funktionieren. Ich habe während der Autofahrt keine Zeit, mich um irgendwelche Sachen zu kümmern, ja. Das muss einfach funktionieren. Eieiei. Okay, so, dann gibt es auch noch eine Meldung, welche Samsung-Geräte 6 OS-Updates bekommen. Ja, ja, jetzt sagt ihr, Moment mal, die bekommen doch 7 Jahre komplett Updates, egal wie viel Updates es geben wird. Ja, schon, die Top-Modelle, ja, die S-Reihe beispielsweise. Aber es gibt ja auch noch die A-Reihe, Galaxy, ne, A56 zum Beispiel. Da sieht es anders aus. Da gibt es keine 7 Jahre garantiert Updates, sondern da gibt es nur 6 OS-Updates. Das ist zwar immer noch viel, bisher konnte man ja sagen, ja, 6 Jahre ist das dann Wahnsinn. Aber Samsung hat wohl da jetzt reagiert. 6 OS-Updates heißt nämlich jetzt nicht mehr 6 Jahre, sondern, wenn Google das jetzt weiter so macht mit den Android-Versionen, 3 Jahre OS-Updates. Denn dann sind die 6 OS-Updates voll. Ja. Jedenfalls für 6 Major Android-Updates qualifiziert sind das Galaxy A56 5G, das A36 5G, das A26 5G, A16, A16 5G und M16 5G. Die alle bekommen eben 6 Android-Updates. Und damit ist das absolut unklar. Also, ich meine, es war schon vorher klar, dass nur die Top-Geräte eben 7 Jahre Updates bekommen. Ja. Jetzt haben wir die Aussagen mit den 6 Android-Updates für die Nicht-Top-Modelle. Ich weiß halt nicht genau, inwiefern das jetzt auch eben mit dieser schnelleren Release zusammenhängt. Weil vorher die 3 Jahre waren ja eigentlich auch dann identisch damit, was vorher angeboten wurde. Also okay, jetzt darf man 6 OS-Updates nehmen. Cool, ne? Seht ihr? Das ist auch ein Vorteil von diesem kürzeren Intervall. Man bekommt jetzt mehr Android OS-Updates für das Gerät. Wow. Tja, so. Finde den Fehler. Okay. Lockscreen-Widgets werden wieder kommen, und zwar auch auf Android-Telefone, nicht nur auf Tablets. Und zwar nach Android 16 soll es soweit sein. Die Aussage bedeutet, also bei Android 16 ist es offenbar noch nicht soweit. Schade eigentlich. Ja. Vielleicht schafft das Ganze noch. Mal gucken. Ja. Jedenfalls soll es wieder Widgets geben auf dem Lockscreen. Und das finde ich richtig gut. So gut. Ich weiß gar nicht. Also ich hätte so viele Sachen, die ich gerne auf dem Lockscreen hätte, ja, wenn ich einfach nur einen Blick auf das Smartphone werfen möchte, ja, und ich ärgere mich immer, dass das nicht funktioniert. Was das schon eine schöne Erleichterung ist, dass wenigstens die Multimedia-Widgets angezeigt werden im Lockscreen, ja. Also wenn das nicht wäre, dann das wäre wirklich schlimm. Ja, aber so kann man wenigstens vor oder zurück spulen oder mal sehen, Video und so weiter, wo ist es? Auch auf dem Lockscreen, ohne dass man ständig hier sich anmelden muss. Ja, und wer keine Probleme mit dem Fingerabdruck hat, ist vielleicht das nicht ganz so wichtig. Aber was soll ich sagen? Ne? Ich habe ja schon gesagt, von 10 Mal probieren, 8 Mal geht's nicht. Ich drehe Baller durch, ja. Also ich möchte jetzt endlich Face ID haben, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Jedenfalls soll das eben, wie gesagt, jetzt auf die Phones kommen, nicht nur auf Tablets, was ich richtig cool finde. Hoffentlich bald, hoffentlich schon bei Android 16, aber ich befürchte, dass es erst bei Android 17 so richtig kommen wird. So, dann ganz schlimm, ihr habt richtig gehört, Google Maps Timeline-Daten sind auf einmal verschwunden bei einigen. Offenbar gibt es da irgendein Problem, auch das ist mal wieder in die Ecke, ne? Google, bitte passt doch auf, was ihr tut bei so wichtigen Sachen. Also ich wäre wirklich angepisst, wenn meine Location History gelöscht worden wäre, wie jetzt einigen passiert ist. Ich habe es rechtzeitig ja schon eingestellt, dass es also diesen Switch gemacht und habe auch meine Location History auf Google Drive per Backup gemacht und eingestellt. Ich hoffe, dass es davon dann nicht betroffen. Für Leute, die das eben nicht gemacht haben, denen ist es jetzt passiert, dass auf einmal die Location History weg ist. Für mich ist das eine der wichtigsten Android-Funktionen, die es überhaupt gibt. Und schon alleine deswegen würde ich mir immer auch noch ein Android-Gerät mitnehmen, wegen der Location History. Selbst wenn ich irgendwie andere Smartphones nutzen würde. Das ist für mich das absolute Muss, die Location History. Und von daher wäre das extrem schlecht. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe vor Jahren ja mal gemeint, ich müsste so meine rebellische Phase, ne, so hier alle Google-Dienste einstellen. Da habe ich auch meine Location-History gelöscht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, noch, obwohl das schon so lange her ist, vermisse ich das immer noch. Meine ganzen Besuche in Disneyland und alles sind alle weg. Ja, nur noch die letzten paar sind alle weg. Und das war so schlimm. Ja. Ich kann nicht mehr sehen, wo ich war. Und so, und das finde ich immer sehr, sehr schlimm, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ja, zu sehen, wo war ich denn hier, ne, und so. Das fand ich immer so toll. Das ist wie, wenn man die Reise nochmal macht, ne, mit Bilder zugeordnet an der Stelle, wo man war, wunderbar. Und das war dann alles weg. Im Nachhinein habe ich das total bereut. Wenn ich jetzt denke, dass jetzt alles weg wäre wieder, oh Gott, das wäre wirklich schlimm. Und hier muss man sagen, kümmert euch drum. Ja, es wird ja sowieso bald so gemacht, dass es eben lokal auf euren Smartphones nur noch gehalten wird. Das müsst ihr aber umstellen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, stellt's um, damit euch sowas nicht passiert. Weil irgendwann wird diese Funktion abgeschaltet. Wenn ihr vorher nicht umgestellt habt, werden alle Daten, die bei Google gespeichert sind, von eurer Location History, so wie es bisher eben war, komplett gelöscht, unwiederbringlich. Das heißt, ihr müsst die zuerst auf euer Smartphone transferieren und dann die Backup-Funktion einschalten, damit ihr auch sicher sein könnt, wenn ihr das Smartphone, wenn das kaputt ist oder ihr wechselt das Smartphone, dass ihr noch die Location-Daten habt, per Backup auf Google Drive, das kann man einfach einstellen in der Google Maps App, und dann seid ihr sicher. Wenn ihr das nicht gemacht habt, früher oder später wird das, was jetzt einigen aus Versehen passiert ist, offenbar, Google hat da offenbar irgendwie schon Mist gebaut, wird es aber generell allen passieren, die ihre Location History nicht auf ihr Handy transferiert haben und das Backup eingeschaltet haben. Tja. So, das Xiaomi 15 T und 15 T Pro sind auf dem Weg. Und zwar global. Das ist sehr gut zu hören. Und interessant wird auch sein, auch hier dieses Gerät, das 15T, wird ein Dimensity 8400 Chip drin haben. Und das 15T Pro kommt entweder, das ist noch nicht ganz klar, mit dem 9400 oder 9400 Plus Dimensity. Welche auch immer, das wird ein Biest werden. Und deutlich günstiger werden als das Xiaomi 15 Ultra. Zu den Kameras kann ich noch nicht viel sagen. Hat natürlich andere Kameras drin. Ja. Aber ihr könnt euch schon mal gespannt sein, was eben da dann möglich ist. Denn zu dem zu erwartenden deutlich billigeren Preis wird das Teil wahrscheinlich richtig gut werden. Ja. Das ist übrigens identisch mit dem K80, Moment mal, K80 Ultra, genau. Also das K80 Ultra jetzt, ja, das wird wohl mit einem 9400 Plus kommen. Entsprechend wird das wahrscheinlich auch mit einem 9400 Plus kommen. Und was man noch weiß, 6500 mAh Akku, 1,5K Flat Screen Auflösung und ein Ultrasonic In-Display Fingerprint Sensor, Metallrahmen. Also hört sich alles schon mal recht gut an. So jedenfalls der Liga Digital Chat Station. Hat aber auch schon mal daneben gelegen, gell? Ja. Gut. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Ah ja, genau. Das Nothing Phone 3A und 3A Pro Review, den könnt ihr jetzt bei Android Central lesen. Für Leute, die sich dafür interessieren, ist gut. Ich habe ja schon gesagt, also das 3A ist die abgespeckte Version. Eigentlich schon komisch, dass es dann auch ein 3A und 3A Pro gibt. Also man kann es echt übertreiben, ne? Preise sind aber entsprechend halt auch traumhaft, offenbar. So steht es zumindest hier. Moment mal, habe ich das? Nee, ist geblockt. Also wird mir hier jedenfalls angezeigt, kann es aber nicht bestätigen, soll etwa 379 € kosten. Das wäre ja schon der Hammer, muss ich sagen. Auch für so ein abgespecktes Gerät. Aber denkt dran, das ist ein Snapdragon 7S, also auch noch ein abgespeckter Prozessor. Ja. Deswegen Vorsicht, also dürft ihr nicht viel Leistung erwarten von dem Gerät. Aber es sieht, sagen wir mal, recht cool aus, muss ich sagen. Ja. Und naja, was soll's? Immerhin 120 Hz OLED-Screen, gute Akkulaufzeit, Triple-Kamera-System, natürlich beim Phone 3A deutlich besser. Und ja, 6 Jahre Updates. Und hier wird gesagt, 3OS Updates und 6 Jahre Security Updates. Auch da ist wieder die große Frage, wirklich 3OS Updates? Das würde nämlich bedeuten, dass es nur noch 1,5 Jahre Updates bekommt. Also OS Updates. 1,5 Jahre OS Updates und 6 Jahre dann Security Updates. Naja, okay. Aber immerhin 6 Jahre Security Updates, das ist ein Wort, das ist gut, denn so lange kann man das Gerät dann effektiv als Hauptgerät nutzen, wenn man das unbedingt will mit einem 7S Gen 2, Gen 3. Ja. Wie auch immer, es sieht, wie gesagt, sehr schön aus und es wird sicherlich seine Abnehmer finden. Auch der Screen 6,77 Zoll finde ich auch sehr gut schon. Ja, 7S Gen 3, genau, Chip drin. Immerhin gibt es Versionen mit 12 GB RAM, hoffentlich auch bei uns 256 GB Storage, bis 256 GB Storage bei beiden Versionen. Und ja, von daher denke ich, ist es gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kommen wir mal zur App der Woche. Jawohl, ich habe heute wieder lange rumgucken müssen. Ja, sehr lange, muss ich sagen. Es war wirklich wieder schlimm, hier eine App der Woche zu finden. Es wird jede Woche schlimmer. Ich habe die Woche über verschiedene Apps ausprobiert, habe gedacht, so eine Digital AI Chat App wäre doch vielleicht mal gut. Ich habe da einiges gesehen. Ich habe mir verschiedene runtergeladen. Also ich kann auch sagen, das war alles eine Katastrophe. Das ist furchtbar. Also egal ob Talkie oder verschiedene andere AI-Chat-Apps. Eine Katastrophe. Wahnsinn. Und Leute, passt auf, was die abziehen wollen. Das ist nicht zu fassen. Wenn ich nicht nochmal zur Bestätigung, ich habe ja eingegeben, dass ich immer zur Bestätigung nochmal Fingerabdruckscanner, ne, oder Passwort, ne, bevor ich was kaufe. Hätte ich ein Abo abgeschlossen für 108 € im Monat. Die App war nämlich so aufgebaut, ja, also okay, ne, Abo abschließen, ne, oder Diamantenkauf oder unter einfach Continue. Wenn ihr auf Continue drückt, schließt ihr ein Jahresabo ab. LMAA, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. das nenne ich mal frech, diese App gehört verboten. Ja. Unfassbar. Jedenfalls ist die dann gleich wieder runtergeflogen. Ja. War aber interessant. Ich habe den Screen dann nochmal weggemacht, weil oben war wieder das X. Damit musste man das Screen wegmachen. Da konnte man erstmal so weitermachen. Ne? Habe ich gemacht. Dann wurde man noch gefragt, ne, nach sexuellen Vorlieben. Ah ja, interessant. Okay. Dann ging es weiter und dann war das eine ganz schnöde Chat-App, wo überhaupt nicht, also davon von AI zu sprechen, das ist ja eine Beleidigung für die AI-Assistenten. Unfassbar. Da ist es ja erotischer mit Google Gemini zu quatschen als mit diesem AI-Chat-Ding. Und es war auch ganz klar, dass das dann offenbar hier auf sowas abgezielt hat, ja. Deswegen ist die dann gleich wieder runtergeflogen. Also so ein Quatsch. Und die anderen waren auch nicht viel besser. Die waren zumindest nicht so extrem hinterhältig wie diese App. Aber auch die, und man sieht auch im Play Store, fast alle Chat-Apps in dieser Richtung sind gleich. Das ist das gleiche System, einfach nur ein bisschen andere Charaktere eingefügt und das war's dann. Spart euch die Zeit, vergeudet sie nicht wie ich. Denn ich habe da keine App der Woche gefunden. Das war noch nicht mehr, das war die Un-App der Woche. Die habe ich vielleicht gefunden. Nein, aber diese Kategorie werde ich nicht einführen, weil da hätte ich viel zu tun. Stattdessen bin ich wieder auf F-Droid gegangen und habe dort eine App gefunden, die es auch tatsächlich nur auf F-Droid gibt. Jedenfalls genau dieselbe App. Das nennt sich Micro-Locker. Leider hat der Entwickler gemeint, er müsste Micro eben mit diesem richtigen Zeichen, ne, dieses komische U, ja, mit, ja, also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, also das Zeichen für Micro und Locker. Also werdet ihr Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich das so zu finden. Also gebt dieses Zeichen ein, hier auf meiner Linux-Tastatur kann ich das machen mit Alt-GR-M und dann kommt das Zeichen, ja, und dann Locker zusammen. Was ist es? Eine App, die eure Position von eurem Smartphone lockt. Ich habe schon einige vorgestellt und einige Map-Applikationen haben das zum Beispiel auch integriert, aber es geht immer wieder darum, möglichst wenig Speicher und Akku zu verbrauchen, weil das natürlich im Hintergrund permanent laufen muss, wenn ihr zum Beispiel eine Tour macht. Und genau dann ist es am schlechtesten, wenn etwas zu viel Strom verbraucht. Wenn ihr also mit eurem Smartphone geocachen geht und es wird im Hintergrund ständig GPS-Daten gepollt, dann kann unter Umständen, wenn das von der App nicht richtig gemacht wird, euer Smartphone ruckzuck leer sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es energieeffizient ist. Nächster Punkt ist natürlich Privacy, natürlich Privatsphäre. Wer Angst hat vor eben diesem Location History wie Maps, ja, was übrigens auch für Geocaching nicht geeignet ist, weil das die Polling Abstände sind viel zu lange. Also da lässt sich keine korrekte Route zum Beispiel machen. Ja, also die Strecke zum Beispiel. Gerade letzten Dienstag wie viel sind es, 8,9 Kilometer gelaufen und Google hat mir gesagt, es wären 5,6 Kilometer. Ja klar, weil es eben nur von Punkt zu Punkt berechnet hat, also ja, bessere Luftlinie, das ist halt nichts, ne? So, und deswegen muss es auch im Hintergrund immer laufen, aber wenn es immer läuft im Hintergrund, braucht es eben viel Strom und genau das ist die Problematik bei diesen Sachen. Also, und eben Privatsphäre, ja, Google Location History wird hier nicht genutzt, ja. Das wird hier auf quasi direkt so gelockt, ja. Man kann es auch auf ein selbst, auf einen quasi einen U-Locker Webserver locken, ja. Das ist also ein Client und damit könnt ihr dann quasi auf eurem eigenen Server diese Daten locken. Und auch darauf dann eben zugreifen wieder. Das ist ein bisschen andere Herangehensweise als jetzt hier normalerweise bei diesen Apps gemacht wird, die eben die Daten nur auf dem Gerät speichern. Warum sollte man das an Server machen? Ja, ich weiß nicht, man muss es nicht, ja. Man kann die Daten auch manuell übertragen oder so, aber mit jeder anderen App, mit GPX-Dateien. Aber es ist halt hier so, das ist etwas einfacher und man kann eben dann auch auf die Daten wieder zugreifen, wie eben zum Beispiel mit diesem Google. Das heißt, es ist im Prinzip auch ein Stück weit ein Ersatz für die Google Location History, wenn ihr das immer laufen lasst im Hintergrund. Immer. Ja. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und naja, okay. Ich weiß, das ist ein Problem. Also ich würde es immer vergessen. Ja. Ich habe letztens auch wieder vergessen, hier nach dem Geocaching meine Uhr zu. Hier die Fitbit, ja, zu stoppen. Ja, was ist passiert? Natürlich ist die Autofahrt auch aufgezeichnet worden. Das ist natürlich blöd. Also stimmt alles hinten vorne nicht. Meine Güte. Aber ja, vergesslich ist halt, sind halt noch mehr Leute und deswegen, ja, geht das so nicht. Okay, also es ist eine extrem kleine App, die auch wenig Speicher braucht und ganz wenig Strom, so wenig wie möglich Verbrauch, ja. Basiert auf GPS oder auch auf, wenn nicht verfügbar, netzwerkbasierenden Location Datas, Daten, so, ja. Und hat auch eben diese Synchronisationsmöglichkeit mit dem Webserver in Realtime. Und kann aber auch erstmal die Sachen auch offline abspeichern, Offline-Modus, so wie das auch andere Apps machen und dann eben exportiert werden in ein File und auch manuell auf den Server geuploadet werden sozusagen. Ja, ja und kostenlos, ne? F-Droid, Open Source Software. Exportiert in GPX, das ist das gebräuchlichste Format, aber auch ein KML-Format. Ich glaube, das wird von Google Maps und Earth benutzt oder sowas. Also die zwei sind möglich, damit sind die wichtigsten abgedeckt. Und man kann auch übrigens Waypoints hinzufügen, auch das ist möglich. Also es ist schön, ist wirklich schön, super einfach, super klein. Guck mal, was steht da? Wie groß ist die? Die ist wirklich lächerlich im Vergleich dazu. 1,3 Megabyte, Leute. Das sind noch Sachen, ey. Wahnsinn. Ja, okay. Und die App gibt's im F-Droid Store. Nur im F-Droid Store. Ja, Micro-Logger mit diesem, also Micro-Zeichen, ne? Alt-GR-M. Und Logger und da findet ihr die und ja, Open Source, natürlich kostenlos. Ziemlich cool. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es waren auch ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Hashtag TheNetcast bitte dort nicht vergessen oder in die YouTube-Community, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, auch das freut mich immer. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Ach ja, liken und subscribe bei YouTube nicht vergessen. Vielen Dank. Tschüss.